Die Haushaltung Gottes, Band 1, Kapitel 116. Asmaels Rede über die Macht Gottes im Menschen. Jetzt aber war es aus bei all den Vätern, und sie wussten sich weder zu raten noch zu helfen. Die, welche da wussten, wer sich hinter dem Asmael verborgen hatte, waren voll Lob, Dank, Preis und wahrer Liebe und höchster Achtung Gebet in ihrem Herzen, welchen es aber bisher vorenthalten wurde. Denen gingen jetzt ganz gewaltig die Augen auf, und sie wussten nicht, was sie nun tun sollten. Sollten sie vor lauter Ehrfurcht vergehen, oder sollten sie beten oder ihren Augen trauen, die Sache für möglich halten oder zweifeln? Sollten sie die Väter darüber fragen oder den Asmael selbst und sagen, wer bist du, dass du also mächtig in deinem Worte bist und sprichst aus dir, was da geschehen soll? Und so du es ausgesprochen hast, ist auch schon die Tat vollbracht. Oder was sollten sie tun? Und als sie also dachten, ergriff sie alle heimlich eine bange Furcht, denn dies zweite Beispiel so plötzlicher Vernichtung hatte in ihnen ganz sonderbare Gedanken hervorgerufen. Als aber solches Hin- und Herdenken eine Zeit lang ohne Frucht dauerte, trat der Asmael in die Mitte derer, welche noch nicht wussten, wie sie mit Asmael daran wären, und sprach Folgendes, sagend nämlich: Höret, die ihr da seid, wüsten Rates über mich, was habt ihr für Gedanken? Haben euch nicht Adam, Seth und Henoch oft genug durch kräftige Worte gezeigt, was alles der Mensch im Namen Gottes zu wirken vermag? Ihr aber allzeit taub im Geiste, am Ohr und blind am Auge, mochtet nicht merken, was das heißen solle und welche Kraft jedem Menschen im Namen des einigen Gottes Jehova zuteil werden mag, wenn er ungezweifelt handelt und unerschütterlich ist in Liebe und voll alles Vertrauen daraus. Statt solches zu beachten, fragt ihr euch untereinander, wer ist der Asmael und was ist mit ihm, dass er solches wirkt? O ihr Blinden und Tauben, warum wurde euch denn gegeben ein Gehör und ein Gesicht geistig und leiblich? Etwa, dass ihr bloß schauen sollet das Gras und anderes Gedinge der Erde und des Firmamentes? Und das Gehör, dass ihr nur hören möchtet den Gesang der Vögel und anderes Gesumse, Gebrülle, Getöse aus allen Weltgebieten? Oder wurde euch dieses alles nicht vielmehr gegeben, dass ihr es allzeit richten sollet nach innen, das heißt, dass ihr allzeit zuerst auf das merken sollet, was in euch vorgeht und das, was ihr außerhalb sehen und höret, zu führen in euch zurück bis zur Wurzel alles Seins? Liegt nicht der Grund aller Dinge lebendig in euch? So aber jemand, einem Dinge auf den Grund oder an die Grundwurzel gekommen ist und erfasst da das Ding, mit der in Gott durch Liebe und Glauben sich stützende Kraft, wie oder was des Hindernisses sollte da noch eintreten, dass da etwa nicht also geschehen sollte, wie der rechte Mensch es sich in seiner Tiefe gedacht und in Gott festgewollt hat? Wer aber vermag etwas zu vollbringen? Wenn er es aber vermag, so vermag er es nur durch Gott, denn außer und ohne Gott ist keine Tat möglich. Tuet also und fraget nicht zuvor, wer und was Asmael ist, so werdet ihr den Asmael jeglicher für sich und für alle in euch finden, da ihr wisset, was Asmael entsprechend besagt. Amen. Ende dieses Kapitels.